Kundgabe 802. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.3.1939. Geistige Speisung. Wahrheit. Offenbarung. Nehmet die geistige Speisung hin als das größte Gnadengeschenk des göttlichen Heilands und machet euch dieser Gnade würdig. Und wem das Amt ward, Mittler zu sein, wer diese Gnaden in Empfang nehmen darf, um sie weiterzuleiten den Menschen auf Erden. Wer in Gebefreudigkeit dieses Amtes waltet, dessen Geist wird rastlos tätig sein und in alle Schöpfung Einblick nehmen. Er wird in lebendiger Verbindung mit dem göttlichen Schöpfer von ihm selbst eingeführt werden und alles, was vor seinen Augen bisher verschleiert war, wird gleichsam als klares, helles Bild vor seinem geistigen Auge auftauchen. Und es wird der Mensch wissend sein und die reine Wahrheit erkennen. Und so wird eine neue Zeit auch seine Neugestaltungen aufzuweisen haben. Es wird in Kürze bekannt werden eine Offenbarung, die der Herr auch zu diesem Zweck den Menschen gab, dass sie daran erkennen, jegliches Eingreifen eines göttlichen Wesens. Wer nun im Zwangszustand die Wahrhaftigkeit seiner Worte erkennt und daraus den Nutzen zieht, indem er sich selbst bejahend einstellt und alle Anforderungen dieses Wortes erfüllt, der ist erfasst worden, gleichfalls von der Kraft des göttlichen Geistes. Er ist nun ohne jeden Zweifel. Es fällt ihm nicht mehr schwer zu glauben. Sein Herz wendet sich in Liebe seinen Mitmenschen zu und von Stund an vermehren sich seine geistigen Schätze. Amen.